Hello, hello, hello, friends. Hallo, hallo, hallo, Freunde. So let's continue. Lasst uns weitermachen. So the Apostle Paul has kept making the argument very clearly about the talking in the spirit and talking in the with the mind. Der Apostel Paulus hat also ganz klar argumentiert, was das Reden im Geist und das Reden mit dem Verstand angeht. Verse 16, he says this. In Vers 16 sagt er, otherwise, if you're praising God in your spirit, how could someone without the gift participate by adding his Amen to your giving thanks, since he doesn't have a clue what you're saying? Wie könnte sonst jemand, der diese Gabe nicht hat, teilhaben, wenn ihr Gott in eurem Geist lobt, indem es sein Amen eurer Danksagung hinzufügt, da er ja keine Ahnung hat, was ihr sagt? I find this a really interesting statement. Ich finde, das ist eine sehr interessante Aussage. Look what Paul is saying. Schau, was Paulus sagt. Paul is saying you should not say your Amen if you do not really know what's being said. Er sagt, du solltest nicht ein Amen dazu sagen, wenn du nicht weißt, was gesagt wurde. Oh my goodness! Du meine Güte! Doesn't this show us how religious so many of us have become? Zeigt uns das nicht, wie religiös viele von uns geworden sind? How easily we've used this phrase, oh Amen, praise the Lord, without even knowing what's going on. Wie leicht haben wir die Phrase Amen, preis den Herrn, verwendet, ohne überhaupt zu wissen, um was es geht. You know, I remember when I was a young youth leader in a church in England in the 80s. Ich erinnere mich, als ich in den 80ern ein Jugendleiter in einer Gemeinde in England war. This is a true story. Und das ist eine wahre Geschichte. One of the elders of the church, he was this extremely enthusiastic guy. War einer der Ältesten der Gemeinde ein extrem enthusiastischer Typ. Always shouting, Amen, Amen, Hallelujah, praise the Lord. Er rief immer, Amen, Amen, Hallelujah, preis den Herrn. And then we had this guy come, he was known as a full-blood evangelist. Und dann kam ein Mann, der als Vollblut-Evangelist bekannt war. And I've actually become very friend with that guy. Wir wurden sogar Freunde. And he was trying to motivate the whole church to go out and reach the lost. Er versuchte, die ganze Gemeinde zu motivieren, rauszugehen und die Verlorenen zu erreichen. And he tried to do it in a very, very passionate way. Und das tat er auf sehr leidenschaftliche Weise. And he said, guys, don't you even understand that everybody out there is going to hell while we are sitting here in this meeting? Er sagte, Leute, versteht ihr denn nicht, dass jeder da draußen in die Hölle geht, wenn wir hier in diese Veranstaltungsraum sitzen? And then Elder shouted, praise the Lord! Und der Älteste rief, preis den Herrn! I thought, praise the Lord? While people are going to hell? Ich dachte, preis den Herrn, wenn Leute in die Hölle gehen? But look, here's what Paul said, here's what he has concluded. Schau, was Paulus schlussfolgert. If you want to say your Amen to anything, you have to understand what is said and agree with it. Wenn du dein Amen dazugeben willst, dann musst du verstehen, was gesagt wurde und dem zustimmen. And when you speak, when you pray or praise God in the Spirit, nobody knows. So don't say your Amen. Wenn du im Geist betest oder Lob preist, dann versteht es keiner. Also sag auch nicht dein Amen. He says in verse 17, your praise to God is admirable, but it doesn't nothing to strengthen and build up the others. Er sagt in Vers 17, dein Lobpreis für Gott ist vortrefflich, aber er trägt nicht dazu bei, andere zu stärken und zu erbauen. I find it interesting how a large portion of Bible verses he uses to confront this. Ich finde es interessant, wie viele Bibelverse er verwendet, um das zu konfrontieren. He's basically from the beginning until now, from the beginning of chapter 14 and now, confronted the same mindset. Im Grunde konfrontiert er seit Beginn von Kapitel 14 dieselbe Mentalität. He keeps using different metaphors to confront the same selfishness. Er nutzt verschiedene Metaphern, um diese Eigennützigkeit zu konfrontieren. He says, your praise is admirable, but if it doesn't do anything for the others, then stop it. Er sagt, dein Lobpreis ist herrlich, aber wenn es den anderen nichts nützt, dann hör auf damit. Look, I give thanks, verse 18, to God that I speak in tongues more than all of you. Schau Vers 18 an. Ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. So Paul is making it clear again, it's not about speaking in tongues, it's about the selfish attitude that you only think about yourself. Paulus macht also wieder deutlich, dass es nicht um das Reden in Sprachen geht, sondern um die egoistische Haltung, nur an sich selbst zu denken. But then he says, but in the church setting, that means when people get together. Dann sagt er, aber in der Gemeinde, das heißt, wenn Menschen zusammenkommen, I would rather speak 5 words that can be understood than 10,000 exotic words in a tongue. Würde ich lieber 5 Worte sagen, die verstanden werden können, als 10,000 exotische Worte in einer Sprache. That way I could have a role in teaching others. Denn auf diese Weise könnte ich dazu beitragen, andere zu lehren. I mean, this is a very extreme comparison. It seems almost exaggerated. Das ist ein sehr extremer Vergleich. Er scheint fast übertrieben. 10,000 versus 5 words? 10,000 versus 5 Worte? Think about it. Denk darüber nach. I mean, 1% of 10,000 is what? 1% von 10,000 ist wie viel? It's 100. Es ist 100. That's 1%. Das ist 1%. 0.1% is 10. And he's saying about not even 0.1%, but 0.05%. 0,1% ist 10. Und er sagt noch nicht einmal 0,1%, sondern 0,05%. So he's using this really abstract language to express it so clear. Er verwendet also diese wirklich abstrakte Sprache, um es ganz deutlich zu machen. When the church gets together, if you don't edify one another, just don't do it. Wenn die Gemeinde zusammenkommt und man einander nicht erbaut, dann lasst es einfach sein. Look in how many church meetings I've been, where everybody is only concerned about their own blessing, their own happiness, their own nice little sermon for them. In wie vielen Gemeindeveranstaltungen war ich schon, in denen jeder nur an seinen eigenen Segen dachte, sein eigenes Glücklichsein und dass die Predigt für ihn gut ist. You know, if you study especially the book of Corinthians where Paul confronts this, gerade wenn du den Brief an die Korinther studierst, in dem Paulus das konfrontiert, you will find that the life of the church, there is no more I, there is only an us. Dann siehst du, dass es im Leben der Gemeinde nicht mehr um das Ich geht, sondern um das Uns. Individualism has absolutely no place in the life of the body. Individualismus hat absolut keinen Platz im Leben des Leibes. Rather, just 0.05% where the others are blessed and 100% where I am blessed. Lieber 0,05% und die anderen werden gesegnet, statt 100% und ich werde gesegnet. That's a very strong teaching. Das ist eine sehr starke Lehre. So ask yourself the question. Also stell dir selbst die Frage. When you go to the meeting next time, why do you go? Wenn du das nächste Mal zu einer Veranstaltung gehst, warum gehst du? When you meet with your brothers and sisters in the house, why do you meet? Wenn du dich mit deinen Geschwistern in Häusern triffst, warum triffst du dich mit ihnen? If you want to share something, why do you want to share it? Wenn du etwas mitteilen möchtest, warum möchtest du das? I always ask this question. Stell dir immer die Frage. Do you want to share it because I like to speak and I like to be heard and I want others to feel sorry for me maybe? Möchte ich das mitteilen, weil ich gern rede, gern gehört werde oder möchte ich vielleicht, dass andere Mitleid mit mir haben? Or are you speaking because you really want your brothers and sisters to be touched and edified? Oder sprichst du, weil du wirklich möchtest, dass deine Geschwister berührt und erbaut werden? Never forget this emphatic teaching of the Apostle Paul. Vergiss niemals diese eindringliche Lehre des Apostel Paulus. See you tomorrow. Bis morgen.